Gesang des Heiligen. Burschen, kommt's, hintern Busch, hintern Bahn, laut oder in der Kahn. Kommt's in die Wiesen, ins Heu, wie der Hirsch mit dem langen Geweih, wie der Gams mit dem krumpen Horn. Kommt's hinten und vorn, kommt's mit dem langen Stecken, lasst's in Knitsch recken. Kommt's Räumle, wie der Luchs, wie der Fuchs, wie's Wiesel, wie der Hors. Kommt's her da ins Gras, kommt's wie der Wildstier, wie der Bär, legt's eng zu uns her. Legt's eng zu uns her, ins Gras, in die junge Blier, kommt's her da zu mir, komm du und du ah, wie der Rab mit dem lauten Schra, wie der Hahn mit dem bunten Schwanz, kommt's her da zum Tanz, auf dem Acker, auf dem Feld, mitten in der Welt, kommt's wie die heiße Sonne, wie der nasse Regen, tut's eng zu uns legen.